das sind wir. Wir trinken gerne Dosenbier. Geil sind wir noch dazu. Also gebt es alle zu. Subaku, Subaku. Subaku, Subaku. Ein von uns steht euch im Gesicht. Jeder liebt uns und euch nicht. Vergessen wird uns keiner mehr. Wir sind heißer als Feuerwehr. Subaku, Subaku. Subaku, Subaku. Zerfistelt oder Steinkeil, wer soll das sein? Bei uns steht ihr an, in verdammt lang rein. Subaku, Subaku. Subaku, Subaku.